weil du jetzt gesagt hast, dass in Frankreich und so dann die SPK rezipiert worden ist, ob das halt andersrum auch funktioniert, also ob die SPK halt die französischen bzw. italienischen gekannt hat von Antipsychiatrie oder ob die sowieso erst später stattgefunden hat, das Bologna könnte sie gekannt haben. Gekannt ja, aber da haben wir wieder diesen Typus des Abgegrenzten. Mhm. Das ist das. War für die SPK okay, aber weiter nicht erwähnenswert. Wenn du die Schriften studierst, was also wirklich etwas mühsam ist, die geht aber hier noch, dann merkst du, dass das alles so klingt, als wäre es aus einer autarken Situation entstanden. Ja, als hätte sich das alles selbst aufgebaut und Bezüge werden zwar durchaus genannt, es ist durchaus ein Zitatenschatz hin angebracht, aber Marx ist da der prominenteste Bezugspunkt und Internationalisierung des Phänomens, was ja eigentlich ganz naheliegend ist, ne? Gerade weil der universelle Anspruch da ist, ist mir nicht bekannt, dass die SPK zum Beispiel auf Basaglia ausdrücklich irgendwie Bezug genommen hat oder auf andere Formen der Patientenorganisationen in Italien. Die waren ja auch zu dem Zeitpunkt etwa. Ne? Das war alles zeitlich relativ dabei. Und ist mir nicht bekannt. Wobei Basaglia auch gerade das Umgekehrte von Abgrenzung macht. Das ist ja eher eine Entlassung wieder in die allgemeine Kommunikationsöffentlichkeit. Also nach meiner Wahrnehmung liegt es aber jetzt nicht nur daran, dass die SPK sich abgrenzt und dadurch nichts wahrnimmt, sondern alle diese Versuche, von denen zu der Zeit gerade die Rede war, beziehungsweise die praktiziert worden sind, da ist ein Merkmal ganz bedeutend, was auch für die SPK gilt. Nicht alle sind gleichermaßen kriminalisiert worden, aber sie hatten, ich sag's mal ganz banal, so viel mit sich selbst zu tun und waren so involviert in das, was da versucht worden ist, weil das auch noch keine Vorbilder praktisch hatte, dass eine Internationalisierung, wo ja auch ein bisschen freie Zeit so da sein muss, auch ein freier Kopf, gar nicht erst in Frage kam als solches, sondern Wahrnehmung, ja, okay, es läuft, wir sind in Heidelberg. So habe ich es jedenfalls aufgefasst. Ne? Weil dann nur, wenn man es von außen sieht, und so, das war nicht möglich, meiner Ansicht nach, aus der Praxis heraus, den die einzelnen Gruppierungen weltweit versucht haben, in unterschiedlichen Ländern. Ist denn aus dem geworden? SPK? Also jetzt aus den anderen, die es nicht gezeigt haben. Bei Basaglia bin ich mir nicht so ganz im Klaren. Ich weiß nur, dass das, was er probiert hat, auch regelmäßig geendet hat vor den psychiatrischen Kliniken. SPK noch, okay. Da warst du vorhin noch nicht da, ne? Ganz am Anfang hatte ich schon mal versucht, so eine Linie auszuziehen. Ja. Das ist dann sehr personalisiert worden auf ganz bestimmte Angeklagte in den strafrechtlichen Prozessen. Und diese multifokale Expansion, wie sich das da genannt hat, großer Begriff und wenig Praxis, daraus ist so gut wie nichts geworden. In anderen Städten ließ sich das nicht realisieren, hat auch keine Anknüpfungspunkte entfaltet. Meine These hatte ich am Anfang nicht vorgestellt, weil ich denke, es war keine soziale Situation da, die jetzt auch ermöglicht hätte, dass so etwas entsteht. Und die SPK-Reste haben sich dann langsam umgenannt. Mitte der 80er etwa ist dieser Ausdruck, da oben links steht so hoch, Patientenfront, klingt immer noch relativ dicht an dem, was man da hat. Nee, das ist eine andere Art von Politik auch. Und der Krankheitsbegriff ist so exterritorialisiert worden, grenzenlos gewesen, dass er eigentlich auch den Umschlagpunkt für die Sektenbildung, so wird es meine Wahrnehmung, gebildet hat. Ja, und hat am Anfang schon mal gesagt, der Christoph hat von mir eine Broschüre ausgeborgt, die ist von 2005, also ganz aktuell. Das fährt immer noch unter Patientenfreund, aber ich, wie gesagt, hatte diese Broschüre nicht in Ansätzen verstehen können, weil es so esoterisch formuliert war und also sich in einem Universum befindet, das mir nicht zugänglich ist. Und was Christoph vorhin auch schon mal erwähnt hat, es ist da keine rationale Zugehensweise mehr möglich und es gibt keine Bezugspunkte außerhalb dieser kleinen Welt. Es hat Ähnlichkeiten mit anderen esoterischen Zirkeln auch. Das ist das alles, was ich davon weiß. Was die Protagonisten, die noch da sind, ich weiß nicht, ob der Wolfgang Huber überhaupt noch da ist, keine Ahnung, seine Frau auch nicht. Und einzelne Leute damals haben sich radikalisiert, als die SPK auseinandergegangen ist, beziehungsweise unter großen Druck geraten ist. Ich hatte am Anfang mal zwei Protagonisten aus der RAF genannt. Einige Leute sind auch zur RZ gegangen, die Namen noch nicht so bekannt sind. Und andere Leute haben in anderen Zirkeln versucht, weiterzuarbeiten, weiterzukommen, als die Drucksituation so hoch war, dass da nichts mehr ging. Aber die Organisationsform selber hat sich deformiert und langsam aufgelöst. Wie gesagt, Patientenfront ist der letzte Name, den ich kenne.